9. November 1999. Im sächsischen Meißen ersticht ein Gymnasiast seine Lehrerin. Vor den Augen von 24 Klassenkameraden. Der 15-Jährige kann fliehen, wird aber kurz darauf gefasst. Sein Motiv? Er habe die Lehrerin gehasst. Im Vorfeld nahm der Schüler Wetten auf seine Tat an. Es ging immer mehr abwärts mit ihm. Er hat oft getrunken, geraucht. Und er hat uns halt ein paar Tage davor angekündigt. Wir haben es alle nicht geglaubt. Wenige Monate später, am 16. März 2000, schießt ein 16-Jähriger im oberbayerischen Brandenburg auf seinen Internatsleiter. Der Pädagoge stirbt 6 Tage später an den Kopfverletzungen. 19. Februar 2002, Freising, Oberbayern. Ein 22-jähriger Amokläufer erschießt den Direktor der Wirtschaftsschule, von der er zuvor suspendiert worden war. Einen weiteren Lehrer verletzt er schwer, bevor er sich selbst erschießt. Der 26. April 2002 geht als Trauertag in das kollektive Gedächtnis der Republik ein. Beim Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt erschießt ein 19-Jähriger binnen 10 Minuten 16 Menschen und sich selbst. Unter den Toten sind 12 Lehrer, die Schulsekretärin, 2 Schüler und ein Polizist. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Wir sind fassungslos vor diesem entsetzlichen Verbrechen. Und alle Erklärungen, die wir gegenwärtig geben können, reichen, denke ich, nicht weit genug. Ich denke, dass ganz Deutschland jetzt mitfühlt mit den Angehörigen der Opfer. Dies ist ein so singuläres Ereignis, dass es alle Vorstellungskraft übersteigt. Und ich glaube, Sie, wie wir alle, brauchen Zeit, um das zu verarbeiten. Am 2. Juli 2003 versucht ein Realschüler im bayerischen Coburg 2 Lehrerinnen zu erschießen. Eine wird verletzt, bevor der 16-Jährige die Waffe gegen sich selbst richtet. 20. November 2006. Die Chronik der Gewalt an deutschen Schulen erreicht eine neue Dimension. Im westfälischen Emstetten dringt ein ehemaliger Schüler in die Geschwister-Scholl-Realschule ein. Der 18-Jährige schießt um sich und zündet Rauchbomben. Es ist das erste Mal, dass ein Amokläufer auch Sprengsätze verwendet. Er verletzt 37 Menschen, bevor er sich selbst das Leben nimmt. Hätte man diesen Überfall verhindern können? Die Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, Barbara Sommer, erklärt nach dem Amoklauf. Wir werden natürlich auch die Frage der Sicherung von Schulgebäuden besprechen müssen mit Schulträgern. Wobei ich in diesem Fall eben sagen muss, was tut man denn, wenn ein ehemaliger Schüler in seine Schule will? Da denkt man ja überhaupt nichts Böses, nicht? Also man kann eine absolute Sicherheit sicherlich nicht herbeiführen. Emstetten war der letzte Fall eines Amoklaufs an deutschen Schulen. Bis heute.